Hallo und herzlich willkommen bei der Episode 106 des Wechselzone Podcast. Heute sind wir wieder in einer größeren Gruppe. Mein Name ist Adrian und ich begrüße den Thomas. Hallöchen. Den Lukas. Hallo. Den Henning. Moin. So. Und? Ich habe mich schon vorgestellt am Anfang. Aber das klang jetzt gerade so, als würdest du jetzt noch jemanden vorstellen. Nee, wir Leute haben wir nicht. Die Gruppe ist groß genug. Und heute mit einer packevollen Episode. Ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen was zu erzählen. Wir fangen mal mit Lukas an. Du warst ja gestern bei Canyon. Wolltest dir ein neues Rad holen? Wie ist es ausgegangen? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also es ist ein Canyon Bike Festival, heißt es, glaube ich. Bicycle Festival sogar. Und es ist halt so, um 9 Uhr geht es quasi los oder um 8.30 Uhr sogar schon. Da ist eine Messe, da kann man sich so ein bisschen auch hier Bike-Fitting machen. Und an dem Tag kannst du sogar, wenn du dort bist, dir ein 2019er Rad kaufst, kriegst du sogar 50 Euro geschenkt. Dann gibt es halt noch diesen Bike-Sale. Ja, und da muss man halt wirklich... Das ist Krieg. Das ist echt Krieg. Also, ich sag's mal so, wir sind um 8.15 Uhr da gewesen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, die machen um 8.30 Uhr auf. Aber nein, im Internet haben wir dann nochmal geguckt, weil sie um 9 Uhr erst aufmachen. Um 8.30 Uhr haben sie dann die Liste rausgebracht. Ne? Ich habe euch das ja mal geschickt, was da so für Räder alles gab. Und da guckt man sich halt an, was für Räder es gibt. Und dann kann man sich darauf quasi ein bisschen fokussieren. Also, es ist quasi wie so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das? Wie so ein, ja, Wintergarten, Zelt, keine Ahnung, irgendwie so, also es ist wie so ein weißes Bierzelt. Ja, so ein Bierzelt, da kann man, also das ist schon ein bisschen größer, also, und dann geht es halt hinten in die Halle, da kriegt man dann, wenn man ein Fahrrad will, kriegt man halt den Rest davon, was dann halt noch in der Kiste drin ist, und dann geht man halt bezahlen, und da sind halt auch noch so Sachen wie Klickpedale, Sattel, Helme, so alles, was man noch so braucht, Klamotten gibt es auch. Ja, und aber das Highlight ist natürlich die Fahrräder. Da gibt es manchmal wirklich ein paar richtige Schnapper. Und da muss man sich halt auch darauf konzentrieren, was man haben will. Und ich habe mir das Grand Canyon SL 9.0, glaube ich, war es. Irgendwie so habe ich mir dann rausgepickt. So, und dann habe ich, da musst du erstmal suchen, weil da so viele Fahrräder dann halt stehen. Da habe ich es gefunden, es wollte auch noch keiner, und dann habe ich mich ja schön drangestellt, weil, also der erste Typ, der reingegangen ist, der ist da rein und hat sich so ein ganz kleines Fahrrad für seinen Sohn oder sowas, weißt du, so. Für einen Vierjährigen oder so klein war das. Hat er sich sofort geschnappt und ist durch. Also, der wollte gar keine lange Zeit verbraten. Also da konnte man durchdrucken. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so leicht durchsichtig. Also, wisst ihr, man kann zwar was sehen, aber das ist so ein bisschen verschwommen, wenn man da reinguckt. Das ist schwer zu beschreiben, aber man kennt das ja so ein bisschen. Und die da vorne standen, habe ich schon gesehen, die haben da so ein bisschen immer so einen Spalt reingemacht, weil da geht es ja halt auch auf und konnten da halt mal gucken. Und da muss man dann sich halt darauf konzentrieren, was man haben will, weil dann ging es rein und ich war ja recht weit vorne, aber immer noch nicht so weit vorne, dass die ersten Räder nicht weg waren. Ja. Also dann stellen sich halt die Leute dran, ziehen das Fahrrad raus und weg sind sie sozusagen. Und ich muss erst mal gucken, wo das Fahrrad ist, habe es gefunden. So, das hat dann quasi auf der rechten Seite, wo das Canyon-Logo ist oder das Canyon, die kennen ja in Schrift, hatte das so einen riesen Kratzer gehabt, also wie als wäre einer auf einen Stein draufgefallen. Ja, das war wirklich so ein größerer Flatschen sozusagen. Und ich dachte, na, das sieht schon, na gut, aber 300 Euro weniger, ja, also 1.699 jetzt kostet von 1.999. Und dachte ich mir, okay, dann gucke ich es mir noch weiter an und unten am Zahnkranz, also vorne, habe ich nämlich gesehen, da waren so 5 Zähne, die waren einfach, die hatten wie so eine Kante da drin. Und wenn du mit dem Finger hochgegangen bist, den Zahn, dann hast du nämlich richtig gemerkt. Also da muss einer dich irgendwie richtig aufs Maul gelegt haben und wahrscheinlich waren da Steine oder so. Also davon habe ich dann die Finger gelassen, das ist mir dann nicht wert gewesen, dann quasi nochmal für einen Zahnkranz nochmal, was kostet ein guter Zahnkranz, 100 Euro, locker mal. Also habe ich dann davon die Finger gelassen und sonst, ja, konnte ich eigentlich nur noch mal gucken. Ihr habt mir ein Fully ans Herz gelegt, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich habe dann noch mal bei Rennrädern geguckt, da waren so die beliebten Größen. Ich bin halt wirklich ein kompletter Standardtyp. Ich habe M oder manchmal auch S in T-Shirts, ich habe Größe 43, 44, also ich bin wirklich komplett der Standardtyp. Das heißt, bei Canyon habe ich dann halt eine Fahrradgröße M und dann, ja, die sind halt oft weg. Ja, also das Ja, war halt leider so ein bisschen für mich ein Reinfall, aber von meiner Freundin das Fahrrad gekommen, nur mal um das Update zu machen. Wir haben es dann, die hat sich dann halt eher dafür entschieden, die wollte es dann halt doch das behalten, obwohl sie auch eins bekommen hätte dort, aber die hat im Unterschied zu dem, was sie jetzt gekauft hat, jetzt 100 Euro gespart. Ja, also das war es dann auch nicht mehr wert, da nochmal ein Heckmeck zu machen, das Ding wieder zurückzuschicken und so. Dann hat sie sich halt noch Klickpedale gekauft, die waren von 50 auf 25 runtergesetzt von Shimano, ein Trinkflaschenhalter, ja, also für sie war es erfolgreicher als für mich, ja, aber sie ist halt momentan so ein bisschen kränklich und ihr ging es dann auch nicht mehr so gut und dann sind wir halt einfach nur heim. Ja, ich meine, für uns ist das ja, ich bin jetzt das dritte Jahr in Folge da, das ist halt auch nichts mehr Besonderes, Patrick Lange war da, das ist jetzt recht nichts Besonderes für mich und ja, wollte ich ja auch nicht in der Kälte stehen, ne? Also wie der Henning wahrscheinlich später noch sagen wird, bei ihm hat es ja schon geschneit, bei uns war es einfach nur arschkalt, dann standst du halt 45 Minuten in der Kälte und ich wollte es meiner Freundin halt auch nicht mehr zumuten, also sind wir halt auch heim. Aber ich, nochmal kurz auf das Fahrrad, was gekommen ist, ich habe das ja mit meiner Freundin aufgebaut, da kam eine Beschreibung, ja, die war größer als die Bibel. Das stimmt. Also das ist das ja stimmt. Richtig krass. Das ist ziemlich, ziemlich ein Wälzer, das stimmt, ja. Und dann stehen da Sachen drin, die natürlich ist es ziemlich allgemein gehalten, aber die brauchte ich eigentlich gar nicht. Also ich habe das Rad in 45 Minuten aufgebaut, ja. Das war einfach nur die Räder dran, den Lenker dran, den Sattel dran und eigentlich ja, war es dann danach fertig. Ja, und die Feder noch aufpumpen. Achso, ja, genau, Feder vom, super, super, das muss ich euch noch erzählen. Ich habe da so einen Typen gesehen, das war anscheinend ein Italiener, weil er hat mit seiner Frau Italienisch gesprochen. Die hatten zwei Räder, das eine haben sie zurückgetan, das andere, darauf hatte ich auch noch mal ein Auge geworfen, weil das war von 1699 auf 1000 runtergesetzt, 1026. Und da habe ich gedacht, ey, das wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist halt die 8.0-Variante, das heißt, schlechtere Komponenten einfach nur. Und der Typ die ganze Zeit an der Feder rumgedrückt, weißt du so, weil da keine Luft drin war. Und der hat sich anscheinend gedacht, die Feder wäre kaputt oder so. Und ich hab ohne Scheiß, ich hab da Viertelstunde, bin ich einfach nur neben ihm hergegangen die ganze Zeit so und hab so ein bisschen geguckt und mir die anderen Räder angeguckt. Und ich war mir sicher, der tut's zurück. Und wir stehen dann schon so in der Nähe von der Kasse, so, das war dann schon der Bereich, wo es dann halt in die Halle reinging. Und dann kam ein Canyon-Mitarbeiter und den hat er angehalten. Und der fragte so, was ist denn hier los? Und dann sagte er, ja, da kommt noch eine Luftpumpe, dann können sie es auffedern, weil da ist keine Luft drin. Ach so, super. Und dann habe ich gesagt, scheiße, und bin ich weggegangen. Ich war felsenfest überzeugt, der tut das Fahrrad weg. Also, aber nachdem er das gehört hat, ey, dann ja, war es dann geschehen. Da hat das natürlich dann auch genommen. War auch ein Schnapper. Ja. Gut, aber du bist ja gestern nicht komplett leer ausgegangen. Du hast dann doch irgendwie zugeschlagen, nur bei einer anderen Sportart. Jetzt stehe ich gerade mit dir am Schlauch. Achso. Nee, oder? Ja, doch, ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, ich habe mir die Nike Vaporfly 4% gekauft als Wiedergutmachung, sozusagen, als Belohnung. Ja, eigentlich habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Meine Freunde, also wir waren dann nochmal kurz in der Apotheke, nochmal hier ein paar Sachen kaufen und dann hat sie gesagt, ach, ich finde das echt scheiße. Ich war echt felsenfest davon überzeugt, ich krieg das Rad, aber ja, ich hätte es auch nehmen können, aber ich wäre unglücklich gewesen, das hat sie ja dann auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, naja gut, was du dann halt da Spaß kannst du ja in die Schuhe stecken. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich hole die mir jetzt einfach. Ja, dann habe ich sie mir gekauft. Sehr schön. Jetzt kann in Hamburg nichts mehr schief gehen. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt weiter zu Thomas, der heute auch in Action war. Heute stand nämlich der Powerman in Alsdorf an. Wie lief's für dich, Thomas? Ja, Action trifft's ganz gut. Ne? Also Powerman heißt jetzt bei mir in dem Fall Sprintdistanz Powerman. Und ja, da ist immer ganz, ganz gut Action angesagt von der ersten Minute. Mhm. Aber ich meine, es hat ja die Woche schon so ein bisschen abgezeichnet, dass das Wetter irgendwie nicht ganz so optimal ist für so eine Veranstaltung. Und das hat sich dann leider heute Morgen auch bewahrheitet. Irgendwie wir hatten so knapp 1-2 Grad und als wir die Räder eingecheckt haben, hat es dann angefangen so ein bisschen zu schneien. Auf der Radstrecke ist das Ganze dann nachher noch in Regen umgeschlagen. Also Wetter hätte schon besser sein können. Als wir dann fertig waren und unsere Wurst gegessen haben, kam die Sonne raus. Aber das ist ja, glaube ich, oft so dann. Ja. Aber das kenne ich. Ansonsten muss ich sagen, also Powerman in Alsdorf, für die, die es wahrscheinlich nicht kennen, Alsdorf ist so in der Nähe von Aachen, also so ein Dreiländereck, Deutschland, Holland, Belgien. Ist echt eine Veranstaltung, ist jetzt im 10. Jahr, die top organisiert ist. Also kann man wirklich jedem empfehlen. Es von vorne bis hinten passt eigentlich alles da für eine Veranstaltung in der Größenordnung. Und für mich halt auch immer besonders cool, weil das ist ja unser Nachbarort quasi, beziehungsweise der Ort, wo ich auch aufgewachsen bin. Also irgendwie so ein totales Heimrennen. Macht da natürlich nochmal doppelt Spaß. Und vor allen Dingen ist auch ganz cool, wenn man von der Anreise her, also du kannst zu Hause frühstücken, fährst dann irgendwie 10 Minuten bis zum Parkplatz, wo du dann einchecken kannst und so weiter. Das ist schon, ja, so müsste es immer sein. Ja. Ja, genau. Also dementsprechend kam ich zumindest ziemlich entspannt morgens da an. Ja, dann eingecheckt, war auch alles gut. Und dann haben wir gedacht, ja, gehen wir nochmal in den Bulli, machen schön die Heizung an, weil war ja kalt. Aber irgendwie haben wir so ein bisschen die Zeit vergessen und dann wurde es hinten raus dann doch etwas knapp. Also ich musste dann nochmal in die Wechselzone, um, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was musste ich denn da? Irgendwas musste ich auf jeden Fall nochmal kurz am Fahrrad machen und dann war es schon so 2 Minuten vorm Start. Ja, und das ist halt schon, okay. schon relativ knapp, ja. Und dann kommst du da halt auch nur von hinten rein in die Startbox. Das heißt, ich muss mich dann auch erstmal so ein bisschen ellbogenmäßig nochmal nach vorne drängeln, um nicht ganz von hinten starten zu müssen. Dann waren wir im Endeffekt irgendwie so 7. Reihe. War dann auch okay, aber war alles, hätte da dann ein bisschen entspannter sein können an der Stelle wieder. Naja, gut, und jetzt Sprintdistanz beim Powerman heißt 5 Kilometer laufen, 20 Rad und dann nochmal ein 5er hinten drauf laufen. Und ja, dann ging es halt los irgendwie. Der erste Lauf war auch noch eigentlich ganz okay. Ich glaube, ich habe einen glatten 4er Schnitt bin ich gelaufen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, merke ich schon, Laufen ist dieses Jahr ist nicht so mein Ding. Ich weiß auch nicht. Das ist so ganz rund angefühlt hat sich das nicht. Im Endeffekt war es so ungefähr die gleiche Laufzeit vom ersten Lauf wie letztes Jahr. Von daher war es eigentlich noch in Ordnung. Wobei eine Sache muss ich sagen, was ich immer überhaupt nicht verstehen kann. Ich laufe so ja, von Essex die GL Hypertree. Und die haben so kleine Öffnungen unten in der Sohle. Die sollen, glaube ich, irgendwie als Drainage für Wasser oder was dienen. Keine Ahnung. Aber ja, ja. Du kannst davon ausgehen. Genau, aber du kannst davon ausgehen, wenn du nicht über Asphalt läufst, sondern irgendwie mal so einen Schotterweg dazwischen hast, dann hast du jedes Mal einen Stein da drin sitzen. Und da sind halt ein paar Schotterwege und ich hatte echt von Anfang an so einen relativ fetten Stein genau unter dem Fußballen, ey, und das hat echt von der ersten Runde an ganz schön wehgetan. Naja. Aber ich hatte noch nie das Problem, dass ich so viel Wasser in den Schuhen hatte, dass ich so eine Drainagenöffnung gebraucht hätte. Ne? Also ich weiß aber nicht, wer sich das ausdenkt. Keine Ahnung. Das, man hat so manchmal den Eindruck, dass es irgendwie mehr Marketing-Gag, um die Dinger als Triathlon-Schuh verkaufen zu können. Mhm. Naja. Ja, dann ging es halt auch relativ schnell aufs Rad. Und ja, Rad war halt, lief ganz gut. Ne? Mal abgesehen davon, dass, wie gesagt, ja, relativ zeitig am Rad angefangen hat zu regnen und war dann noch ein bisschen Wind, also war schon ziemlich unangenehm, aber 20 Kilometer musste halt auch am Rad direkt von Anfang an durchdrücken. Und ja, das habe ich dann auch so gut wie es geht versucht. Ich muss aber sagen, bei der Sprintdistanz, ich schraube mir dann immer normalerweise ein bisschen Garmin Edge auf dem Auflieger drauf, den schraube ich mir mal ab, weil ich sowieso nur mit der Uhr da unterwegs bin. Und ich habe, glaube ich, nicht einmal auf die Uhr geguckt, weil irgendwie weil bei der Distanz und bei dem Tempo merkst du sowieso, ne, du gibst eh Vollgas und 1% zu viel Vollgas, das merkst du ja eigentlich sofort, weil dann die Beine schon zumachen. Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, das war auch ganz witzig jetzt, wenn irgendwann gefahren und dann merkst du so die Oberschenkel, wenn die so anfangen zu brennen, das kennst du ja bestimmt, wenn du hart Rad fährst, ne? Nee. Wobei, das war jetzt halt so, das fing halt so ein bisschen an zu brennen. Ich denke, ja, ist das jetzt, weil du zu hart fährst oder weil die langsam anfangen zuzufrieren? Ne, das war echt krass. Das hat sich sehr ähnlich angefühlt, aber ich glaube, es war dann tatsächlich wegen der Kälte. Ja, hat dir die Kälte irgendwas ausgemacht jetzt im Laufe? Das hat dich irgendwas in irgendeiner Form beeinflusst? Nee, das Rennen? Im Nachhinein eigentlich nicht. Also es hat sich dann am Rad auch gar nicht so kalt angefühlt, wie es gewesen ist. Ich meine, die hatten ja auch noch die andere Distanz, wo du dann 60 Kilometer Rad fahren musst. Ich glaube, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Die sind dann nochmal 2 Stunden früher gestartet als wir. Da war es also auch nochmal kälter. Und das hätte ich heute, glaube ich, nicht haben müssen. Aber ich sag mal, ne, so eine halbe Stunde da durchballern, das geht dann auch vorbei. Ja. Und das Coole ist ja, stimmt, im Gegensatz zum Triathlon, ne, wo ich ja immer eigentlich so beim Schwimmen relativ weit vorne aus dem Wasser komme, beim Duathlon, weil ich ja nicht der schnellste Läufer bin, da habe ich dann doch mal ein paar vor mir. Und dann kann man halt beim Rad mal anfangen einzukassieren. Das ist beim Schwimmen meistens andersrum. Ne? Da wirst du dann immer einkassiert. Von daher finde ich das auch immer ganz cool. Und ja, hat halt gut funktioniert. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr eine 30:49 stehen und jetzt in dem Jahr knapp unter 30 Minuten, 29:49, was dann im Endeffekt auch die schnellste Radzeit war overall. Das war schon ganz cool. Das hat Bock gemacht. Ja, sehr cool. Ja. Also auch wie letztes Jahr, da hattest du auch schon die schnellste Radzeit. Genau, aber dieses Jahr gab es leider keinen Pokal für die schnellste Radzeit, was ich aber vorher nicht wusste. Ich hatte mich dann gefreut, aber es gab leider nichts. Konnte ich mir nichts verkaufen. Aber du bist ja alles in allem auch Altersklassenerster geworden. Ja, genau. Altersklasse. Ja, also. Altersklasse geworden. Also hat dann noch funktioniert. Obwohl der zweite Lauf hinten raus, der war dann echt irgendwie zäh. Also das hat sich schon komisch angefühlt. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gestartet und eigentlich war es immer so, dass ich den zweiten Lauf schneller laufen konnte als den ersten Lauf. Und das war heute überhaupt nicht so. Also ich bin, glaube ich, 4:11, 4:12 oder sowas auf einen Kilometer dann nur noch gelaufen. Aber irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Ja, wobei, vielleicht lag es doch irgendwie doch ein bisschen an dem Wetter. Vielleicht hat es dich dann doch irgendwie ein bisschen mehr beeinflusst, als man gedacht hat. Im Endeffekt, wer weiß. Ne? Ja. Also ich merke, du merkst schon, wenn du dann ins Ziel kommst, dann fängst du sofort an zu husten, weißt du, wenn du diese kalte Luft die ganze Zeit eingeatmet hast. Das ist schon extrem unangenehm dann. Ne? Ja, genau. Ja. Naja gut, aber ich meine, erste Altersklasse, die schnellste Radzeit, also da kann man nicht meckern. Ja. Was am Rad noch ganz cool war, also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Leute überholt, ne, und auch relativ oft auch mit viel Geschwindigkeitsüberschuss, weil halt auch viele von denen, die lange Distanz gemacht haben, noch auf der Strecke waren und die sind natürlich dann entsprechend auch langsamer unterwegs. Aber einer, den ich überholt hatte, der hatte sich dann echt an mein Hinterrad gesetzt und wirklich auch ans Hinterrad gesetzt. Ne? Also ich sag mal, in einem Abstand von irgendwie 1-2 Metern oder so. Und da kriegst du ja dann die Pimpernellen. Und die hat er dann irgendwann so auf den letzten 5 Kilometern, hat er mich dann wieder überholt, meinte dann wegfahren zu müssen. Ne? Und das war, aber das hat mir dann irgendwie nochmal so einen Kick gegeben, wo ich gedacht habe, komm, du Penner, jetzt drücke ich nochmal durch. Also sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht unter 30 Minuten gemacht. Aber manchmal brauchst du ja so einen kleinen Anreiz für den Kopf, um dann nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Von daher war es für mich wahrscheinlich im Endeffekt ganz gut, dass er da ein bisschen gelutscht hat, aber ist teilweise dann schon nervig zu sehen. Naja. Das ist total nervig. Anyway. Ja. Was aber cool war, das waren ja gleichzeitig auch deutsche Meisterschaften und die haben die Siegesfeier, die Zeremonie, ich weiß nicht, ob ich euch ein Bild geschickt hatte mal, haben die diesmal nicht draußen auf der Bühne gemacht, sondern da in der Stadthalle, so richtig in so schönem, edlen Ambiente, vorher auch noch mit Sängerinnen und so, und das war schon ein bisschen besonders. Hatte sowas von wie bei Iron Man bei der Slot-Vorgabe, weißt du? Ja. War alles ganz cool. Ja, bist du wegen Altersklassenplatzierung, bist du irgendwie nach vorne gekommen? Ja, genau. Also das ist ja sowieso krass, ne, was die da, dadurch, dass das deutsche Meisterschaften sind, ich glaube, die Siegerehrung hat insgesamt 2 Stunden gedauert. Ne? Also du hast halt die Gesamtsieger, die ersten 6 Plätze, glaube ich sogar, dann war ja noch ein Elitefeld, das wurde geehrt und dann hast du die deutsche Meisterschaftswertung, die wurde geehrt, aber dann im gleichen Wettbewerb auch nochmal die Altersklassenplatzierung, weil da ja dann die nicht Teilnehmer der deutschen Meisterschaft auch nochmal mit reinkommen und das waren dann schon, also ich weiß nicht, die hatten bestimmt, ich sag jetzt mal 60, 70 Pokale, die da vergeben wurden auf die 3 verschiedenen Wettbewerbe. Das war schon ganz cool. Hat sich zwar lange hingezogen, aber ich finde es ja dann cool, dass wenn auch viele Leute irgendwie mal so ein bisschen belohnt werden für das, was sie da machen. Und nicht, ja, definitiv. Bist du da da auch irgendwie in der deutschen Meisterschaftswertung oder musste man sich da extra für anmelden oder extra irgendwie ankreuzen, dass man da mitmachen will? Bist du da irgendwie auch altersklassenmäßig irgendwie geehrt worden? Oder? Nee, die deutsche Meisterschaft war nur auf der, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen im Powerman, also diese 10, 60, 10 Distanz. Ah, okay, okay, auf der längeren genau. Distanz. Okay, auf der kurzen gab es die nicht. Okay, genau, nicht die Sprintdistanz. Ja. Was aber auch ganz cool war, weil das Elitefeld war echt, war schon für ein Duathlon ziemlich gut besetzt. Also da kommen teilweise, ich dachte, selbst bei mir in der Altersklasse für den Sprint, war der zweite, kam aus Brasilien. Ne? Also ist extra für den Duathlon angereist. War schon geil. Ja, und krass. Gestern, als wir die Startnummern abgeholt haben, da war auch einer aus Perth, aus Australien. Und der hat gestern das erste Mal in seinem Leben Schnee gesehen. Ne? Der stand dann die ganze Zeit mit seinem Handy da und hat den Schnee fotografiert. Das war auch sehr geil. Ja. Also schon echt eine große Veranstaltung für das dann doch recht beschauliche Alsdorf, muss man sagen. Und die wollen nächstes Jahr... Also man kann... Erzähl. Ja, die wollen nächstes Jahr, haben sie sich auch für die Europameisterschaften im Duathlon beworben. Okay, siehst du, das wäre jetzt nämlich meine Frage, ob die jetzt auch so vom Gefühl her, ne, das sieht man manchmal auch Teilnehmerzahlen und an dem Ganzen drumherum, ob das jetzt deiner Meinung nach sich irgendwie so von Jahr zu Jahr irgendwie vergrößert, aber scheint so zu sein. Ich glaube, das war jetzt auch das dritte Mal in Folge, dass sie die deutschen Meisterschaften bekommen haben im Duathlon. Mhm. Ja. Naja, entwickelt sich so langsam zu so einer kleinen deutschen Duathlon-Hochburg da bei dir oben. Ja, auf jeden Fall. Kann man empfehlen. Wenn es noch nicht so hart wäre, die scheiß Sprintdistanzen. Oder Duathlon. Aber es ist hart, gell? Ja. Also Duathlon ist echt hart. Mhm. Also muss man, also da, das tut richtig weh. Nach 5 Kilometer All-Out dann noch aufs Bike zu steigen und dann noch weiter All-Out zu fahren, das ist schon nicht ohne. Aber es war auf jeden Fall cool, endlich so die Wettkampfsaison einzuläuten. Weil ich sag mal, man läuft zwar schon mal so einen Laufwettkampf, aber als Triathlet oder Multisportler ist ja so ein Laufwettkampf irgendwie kein richtiger Wettkampf. Ohne dass ich jetzt dem Henning dazu nahe treten will. Aber weißt du hast halt viel mehr Vorbereitung, die du machen musst. Du packst dein Zeug abends, ne? Beim Laufen, dann stellst du deine Laufschuhe hin, die Laufhose, das ist ganz schnell gemacht, bist fertig. Ne? Und da ist so die ganze Logistik drumherum ist irgendwie ein bisschen mehr und weiß ich nicht mehr, also man ist so ein bisschen aufgeregter insgesamt und dann, ja, jetzt bin ich froh, dass jetzt endlich die Wettkampfsaison gestartet hat. Jetzt kommt ein bisschen Spaß wieder dazu. Ja, ja und das nächste ist, was steht jetzt als nächstes auf dem Programm? Das nächste ist der 70.3 im Kraichgau. Ah ja, genau. Okay. Ja, cool. Henning, Duathlon auch mal was für dich? Oder sagst du erstmal, nee, muss nicht sein? Also Bock hätte ich drauf schon, da ich ja nicht der gute Schwimmer bin. Das ist eigentlich prädestiniert. Und naja, auch nicht der beste. Das stimmt. Der beste Radfahrer sage ich jetzt auch nicht, aber mit dem Laufen, das könnte vielleicht auch mal. Also es gibt hier ja auch in der Nähe Duathlons. In Wolfsburg, das war damals auch irgendwie, da waren so 3 Stück, die irgendwie in Norddeutschland waren und Wolfsburg hat dazu gezählt. Aber okay, das war dann auch so eine spezielle Wertung. Ich weiß es aber jetzt nicht genau, ob die da immer noch dabei sind im Wolfsburg, der Duathlon. Aber und dann gibt es, glaube ich, noch einen Cross-Duathlon hier bei uns in der Nähe. Der geht dann durch einen Elm, wo ich wohne. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Das wäre was für Adrian. Ja, auf jeden Fall. Also Cross ist immer gut. Aber vielleicht wäre für dich der Powerman in Alsdorf für nächstes Jahr irgendwas. Vielleicht so die längere Variante. Bei dem Wetter gehe ich da nicht raus. Da kriege ich keinen aufs Fahrrad, ey. Es war, glaube ich, letztes Jahr etwas freundlicher. Na, oder? Wenn man sich überlegt. Thomas? Ja, letztes Jahr war super. Aber gerade bei den längeren Distanzen, ich hatte einen Bekannten, der ist auf der längeren gestartet, du hast dann auf einmal ganz andere Probleme. Ne? Der hatte zum Beispiel heute, er sagte, seine ganzen Getränke und seine Verpflegung, die war so kalt, sobald er das gegessen oder getrunken hat, hat er direkt Magenprobleme bekommen wegen der Kälte. Mhm. Ne? Das ist natürlich dann auch scheiße. Ja, das ist natürlich, ja. Ja. Das ist heavy. Ja, coole Sache. Dann nochmal auf jeden Fall Glückwunsch zu so geglückten Rennen, also kann man nicht anders sagen. Glückwunsch. Danke, danke. Geile Leistung. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, hört sich so an. Ich meine, der Pokal für die schnellste Radzeit letztes Jahr, der war schon ziemlich cool. Also der sah richtig gut aus. Ja, der war geil, gell, ne? Das auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, dann machen wir gerade mal weiter mit Henning. Der ist ja auch, ich sag mal, aus besonderem Grund hier, in Anführungsstrichen, denn Henning, du warst ja schon im ersten Teil der Wechselzone Athleten bei uns. Das war damals Episode 93. Damals haben wir sie ja in Portugal aufgenommen. Wir begleiten dich ja quasi über das Jahr. über dein Sportjahr sozusagen. Und du hast ja jetzt letzte Woche, ja, letzte Woche hast du da dein ja, erstes Highlight gehabt mit dem Hannover Halbmarathon. Ja, erzähl doch mal, wie lief es für dich? Vielleicht erstmal, weil wir das Ganze etwas verfolgen wollen, wie lief das Training so im Groben für dich? Lief alles nach Plan? Gab es irgendwie, ja, so Tage, Wochen, wo du sagst, irgendwie, ne, Zweifel kommen auf und wie auch immer, oder lief alles nach Wunsch? Und dann, wie lief das Rennen? Ja, also das Training von Anfang des Jahres, das lief problemlos und super. Zwischenzeitlich, ich habe mir so eine Zielzeit im Kopf gesetzt, habe ich auch ein bisschen dran geglaubt, dass ich schaffe. So die letzten 2-3 Wochen war mir dann aber klar, oder ich sag mal, 2-3 Wochen, ich bin auch noch ein 10er gelaufen, und da wusste ich schon, dass ich mit der Zeit, die ich beim 10er gelaufen bin, nicht die Zeit auf dem Halbmarathon erzielen kann und werde, was ich mir in meinem Kopf so vorgestellt habe. Dennoch war das Training super. Auch dass du, Adrian, gesagt hast, dass ich mal einen schnellen Zehner laufe, das hat mich dann auch nochmal motiviert, dann auch nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Ja, und dann letzte Woche Sonntag bei herrlichstem Sonnenschein, leider auch Wind, bin ich dann gestartet in Hannover beim Halbmarathon, wo, glaube ich, ich will nicht lügen, 10.000 Leute gestartet sind, war schon hart. Also wirklich so diese ganzen Menschenmassen, ich glaube, die sind auch wir sind um 11.35 Uhr gestartet, dann der Block hinter mir, also ich bin im A-Block gestartet, ich glaube C bis D sind dann 40 gestartet und E bis F, die sind 45 gestartet, das kannte ich vorher auch so noch nicht, weil wirklich so viele Menschen da waren. Und ja, dann ging das Rennen los, bei herrlichstem Sonnenschein und beim Wind, wie gesagt, und lief auch echt super. Die ersten 10 Kilometer hatte ich, glaube ich, eine Zeit von 38, bin ich echt gut durchgekommen. Und bei Kilometer 13 hat mir einer wirklich den Stecker gezogen. Da ging wirklich nichts mehr. Also dann, ich war da immer noch auf gutem Kurs, aber dann war irgendwie vorbei. Dann hat mein Oberschenkel hat sich verkrampft, und die letzten 3 oder 4 Kilometer sind wir auch noch durch die schönen Herrenhäuser Gärten gelaufen in Hannover, die wirklich schön sind, aber wenn man Heuschnupfen geplagt ist, kam ich doch nach 1,5 Kilometern sehr kurzatmig aus den Herrenhäuser Gärten raus, und das hat mich dann auch nochmal zum Schluss ein bisschen zurückgeworfen. Dennoch war es ein geiles Rennen. Ich habe meine Bestzeit nochmal um, weiß ich nicht, knapp 1,5 Minuten unterboten, und damit war es für mich ein voller Erfolg. Bin dann 1:23:29 gelaufen, und das ist eine super Zeit gewesen. Und hätte Anfang des Jahres auch nicht dran gedacht, dass ich doch so schnell sein kann, dass man auch so im Halbmarathon unter 4er Schnitt laufen kann. Da würde ich schon einiges für tun, um das zu tun. Ja, der Hennig hat auch einiges für getan. Also, also das muss man sagen. Also, du hast ja schon wirklich sehr hart dafür trainiert. Jetzt nochmal die Frage, du sagtest, es war sehr viel los auf der Strecke, hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, hat dich das irgendwie behindert, irgendwie so deine Pace zu halten, oder sagst du, die Straßen waren irgendwie breit genug für alle und das hat gepasst? Am Anfang ist es so, ich war mal wieder spät dran, weil ich noch gequatscht habe, weil ich noch einen Kumpel getroffen habe, dann musste ich mich nach Block A vorkämpfen, habe mich aber im Block A schon ein bisschen weiter hinten gestellt, weil da vorne dann die Profis standen. Und am Trikot habe ich halt auch schon gesehen, dass ich mich da gar nicht so weit einreihen brauche. Ne? Vorne, und da standen dann, ich glaube, ich habe halt wirklich bis wo Start-Timer war, glaube ich, waren es doch schon so 4-5 Sekunden, dass ich da wirklich zur offiziellen Startlinie gebraucht habe, sieht man ja in der Brutto-Netto-Zeit. Und ich musste schon ganz schön Schlangenlinien laufen. Es gibt doch immer noch einige, ich sage jetzt mal nicht, dass ich hier der Topläufer bin und will da auch gar nicht großspurig oder großkotzig sein, aber es gibt doch immer noch einige Läufer, die sich manchmal ein bisschen falsch einschätzen und stellen sich relativ weit vorne hin. Das ist immer ein bisschen bitter für die anderen, die dann überholen müssen und dann immer zickzack laufen müssen und immer kleine Sprints reinlegen müssen. Das ist natürlich jetzt, wenn man anfängt, dann gerade den ersten Kilometer sich dann doch zu überpacen, nicht gerade so das Nonplusultra. Aber das hat man ja nicht nur bei solchen Marathons, Halbmarathons, sondern hat man ja auch wirklich schon bei so Volksläufen, ne? Dass manche Leute sich da vorne hinstellen, wo ich mir denke, als ich den 10-Kilometer-Wettkampf in Celle gelaufen bin, da habe ich auch welche gesehen, da habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr euch da vorne hinstellt. Da waren es nämlich auch 5 Grad und Regen und du siehst schon bei den Jungs, die wirklich vom Laufverein sind, die stehen da im Tanktop und einer kurzen Hose und die stehen hinter den Leuten mit Mütze, Schal und Handschuhen. Ja, mir schließt sich auch der Sinn des Ganzen gar nicht, ne? Also man weiß ja, dass die nach, was weiß ich, 100, 200 Meter überholt werden, vom total geschluckt werden vom halben Feld, deshalb ich weiß, schließt auch nicht. Beim Lukas bei dem 10er war das gut gelöst, ne? Da ist doch jemand, Lukas, da rumgelaufen und rumgeschrien, so von wegen, ja, vierer Schnitt nach vorne. Genau. Der hat dann angesagt, was nach vorne soll und dann haben sie sich auch drin gehalten. Also das war super gelöst und das kann man sich nur wünschen. Na gut, was die Leute damit bezwecken, weiß man natürlich auch. Also sie wollen so schnell wie möglich starten. Und irgendwo kann man es natürlich verstehen, wenn du jetzt in Frankfurt mal den Start mal siehst vom Marathon. Die brauchen natürlich ewig, bis sie da vorne am Start sind, aber das ist ja eigentlich auch keine Ausrede. Aber weißt du, wie es ist? Jeder ist sich da selbst am nächsten. Ja, also wie gesagt, wenn dann einer, der ab den ersten 2 Kilometern sagt, oh, heute wird's nichts und lässt sich zurückfallen, kein Thema, ne? Aber wenn dann wirklich Leute da vorne stehen, es ist ja auch gefährlich. Wenn du antrabst mit einer 3,30 oder 3,45 und dann auf einmal kommt aus dem Nix, weil irgendeine Kurve stehen Leute vor dir, die mit einer 4,30 da laufen, dann muss man auch aufpassen, dass man da nicht reinrennt, ne? Oder wenn die anfangen zu quatschen und machen sich breit, das ist wie mit den Omis im Schwimmbad, ne? Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist schon gefährlich, weil man trainiert auf ein gewisses Ziel und dann sind die Leute vor einem und bremsen dich so ein bisschen aus, ne? Dass man da wirklich dann so durchschnauft und sagt, warum denn schon wieder? Ja, vor allen Dingen, man ist ja da aber auch... Manchmal weiß man es einfach nicht besser. Ja, in so einer Situation selber dann auch oft so in einem Tunnel drin, dass man gar nicht so realisiert, was um einen rum passiert. Und wenn man dann wirklich einen hat, auf den man dann aufläuft, der dann so ein krass anderes Tempo läuft, dann kann schon was passieren, ne? Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, aber jeder ist ja dann, also ich war sehr fokussiert dann, ne, und wollte eigentlich dann, ich wollte mir eine Gruppe suchen, mit der ich dann einfach laufen kann, aber zu dieser Gruppe, ich habe mir dann schon vorne so eine rausgesucht, das hat dann auch ungefähr gepasst, dass ich mit den Typen so die ersten 8 Kilometer zusammengelaufen bin, aber da muss dann halt auch erstmal hinkommen, wenn du weißt, du bist genauso schnell, aber zwischendurch sind halt immer noch irgendwelche Leute, ne, und ganz krass war, als wir dann auf die Marathonläufer getroffen sind. Also ich bin ja immer der Befürworter, dass solche Leute es dann halt auch mal lernen müssen, indem man sie halt mal aus dem Weg räumt. Dann wird das nächste Mal nicht mehr machen. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Ja, also manchmal muss man das halt auch mal so machen, dann wird das nächste Mal halt nicht mehr da vorne. Und wenn er 3-4 Mal von Leuten, die in 3,30 laufen und der 4,30 von mir aus oder 5, dann wird das nächste Mal wahrscheinlich nicht mehr da vorne stehen, weil wenn das mal gang und gäbe wird, dass die Leute sich dann auch mal... ja, sag ich mal, ein Herz nehmen und sagen, jetzt reicht's mal mit den Leuten, die dann hier nicht hingehören und das wird da mal einer hier an der Schulter erwischt und dann kommt der Nächste, weil die von einem Verein sind, dann hast du auch keinen Spaß an deinem Lauf. Ja, wobei ich finde, das ist schon so, wie das bei dir, Lukas, bei dem 10er in Gießen gelaufen ist. Ich meine, die Leute haben auch darauf gehört, gell, so wie sich von dir angehört hat. Da waren auch die Schnellen vorne, die Langsameren hinten. Die sind da schon der Aufforderung nachgekommen. Und ich finde, wenn sowas vielleicht sich durchsetzen würde, dass der Veranstalter geht und nochmal ausdrücklich sagt, hier bitte nur die Schnellen nach vorne, ne, sowas, was ich Vierer unter Vierer Pace. Bei so Marathons jetzt irgendwie so, ja, oder Halbmarathons wie jetzt Hannover bei Henning, das ist dann natürlich etwas schwieriger, ne, weil das Feld dann wirklich riesig ist und du kannst die da jetzt irgendwie nicht alle irgendwie erreichen oder rausfischen oder was weiß ich. Na okay, du hast auf deiner Startnummer Block A, B, C hast du schon draufstehen. Ja, aber die haben das nicht angegeben, also die wollen ja dann in den Block auch rein. Also. Ja, aber ich glaube wirklich, dass das teilweise so ist, wie Henning sagt, dass die Leute, denen ist es gar nicht bewusst. Also die stellen sich vorne rein, die machen, denken da gar nicht groß drüber nach. Das ist auch nicht irgendwie bös gemeint. Ich glaube, wenn das wirklich besser kommuniziert wird, dann hast du das Problem gar nicht so. Guck mal, als Beispiel, der Rolling Star, den Ironman ja vor einer Zeit lang eingeführt hat beim Schwimmen. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Ne? Und das funktioniert auch. Und du hast da in seltensten Fällen irgendwie einen dabei, der sich komplett verkehrt einschätzt. Ne? Also das habe ich so noch nicht mitbekommen. Und das funktioniert einfach rein. Ja, ich habe mich beim Rolling Start auch ganz hinten geordnet. ich sage mal, da ging es aber auch noch, weil das auf Rügen wurde das ja dadurch entzerrt. Du hättest ja trotzdem eine super Schwimmzeit hinlegen können, ne? Weil es halt so entzerrt worden ist. Ne? Du bist aber auch durch so ein Typ, der wird das ja auch machen. Also du wirst dich ja trotzdem nicht vorne einsortieren. Das würde ich dir jetzt auch nicht zutrauen, dass du das machen würdest. Selbst wenn du, keine Ahnung, ein bisschen ambitionierter gehen würdest, Schwimmen ist nicht so mein Ding, dann mache ich das auch nicht. Ja? Aber es gibt halt Leute, denen meiner Meinung nach das scheißegal ist. Nee, aber vielleicht liegt es auch daran, nicht so kritisch. Weißt du, das sind ja alle, die dann, sag ich mal, nicht gerne schwimmen oder locker schwimmen. Wenn du aber vorne bist, dann wirst du halt gnadenlos überschwommen. Dann schwimmen die Leute über dich drüber, weil die da ballern, ne? Also das ist wirklich nochmal eine Spur gefährlicher als dann im Laufen am Start. Genau, das meine ich auch. Es ist einfach auch gefährlich, ne? Es ist nicht nur für die Leute gefährlich, die langsam laufen, sondern vielleicht auch die Leute, die schnell laufen. Das hatte doch hier der Michael Arendt hatte das doch auch mal in einem Podcast gesagt, wo er letztes Jahr in Bonn gelaufen ist. Und da war es ja ein bisschen anders. Da war doch irgendwie, dass dann eine Frau den Weg gekreuzt hat, wo er sich da wirklich so hart hingeledert hat. Ja, der hat sich ja sogar zweimal hingelegt, ne? Oder genau, das oder war zweimal. Bei der Trinkaufnahme ist sie irgendwie, hat nicht, genau. nicht irgendwie in ihn da reingelaufen oder hat da irgendwie nicht Platz gemacht. Das war irgendwie ganz skurril, war das. Er wollte da hin und da irgendwie haben die sich nicht gesehen und die haben sich gekreuzt und dann, ja, sowas passiert bei der Trinkaufnahme, da ist, also ich habe das ja in Rotterdam, da war das ja so krass, da bin ich nämlich irgendwie so Mitte gelaufen und die links waren, die sind ja dann auf einmal so rübergeschossen, da habe ich gesagt, nächstes Mal laufe ich wieder auf der anderen Seite, also dann zu gefährlich bei denen. Die sind dann, ja keine Ahnung, als wären sie verdurstet, laufen die dann quasi zu den Getränken. Ja, der ein gutes Beispiel ist auch der Staffellauf, den wir die letzten Jahre immer in Frankfurt mitgemacht haben. Da ist es irgendwie andersrum, da sind die Staffelläufer den langsameren wirklich ein Dorn im Auge, ne? Weil da kommt wirklich, ne, wie so ein Schwarm Bienen kommt da auf die langsameren, auf die Läufer, die irgendwie 5 Stunden oder noch mehr für einen Marathon brauchen und überrollt die. Und da kommt natürlich, da musste ich mir auch sehr viele böse Sprüche oder irgendwelche Beschimpfungen hinterher anhören. Da die Leute sehen es auch nicht ein. Ne? Da ist es vielleicht so ein bisschen andersrum, könnte man fast sagen. Ne? Die aber Schnellen wollen natürlich auch nichts dafür. Nee, du konntest ja auch nichts dafür. Du wirst ja eingereiht, das ist halt ja so, weißt du? Ja, nee, das stimmt schon, aber es geht ja auch um die Art und Weise, wie man auf die dann halt zustürmt. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mir da nichts zu Schulden kommen lassen, ich habe keinen Überrempel, bin keinen in irgendwie Hacken gelaufen oder so, aber nichtsdestotrotz hörst du dann so, lauf doch mal auf der rechten Seite oder ne, mehr Platz und so. Also weißt du, wenn man meckern will, meckert man immer, da findet man immer irgendwie einen Grund. Aber das war vielleicht nur so ein Beispiel für andersrum. Also so einen optimalen Fall findet man da, glaube ich, nicht. Wobei das, wie gesagt, mit dem Zehner in Gießen bei so kleineren Veranstaltungen, finde ich, da sollte er irgendwie Schule machen, da sollten mehr Veranstalter da jetzt irgendwie kurz vorher irgendwie nochmal durchgeben, nur die Schnellen nach vorne, die Langsameren etwas nach hinten. Das fand ich jetzt schon eine ganz, ganz coole Lösung. Ja, und wie der Henninger sagte, manchmal sieht man es ja dann halt auch, die kurzen Sachen dann da vorne stehen und dann steht da einer mit einer Mütze und langen Sachen und Handschuhen, dann hast du halt auch, würde ich mal hingehen und fragen, was er laufen will. Ja, für manche eine ist es ja auch das erste Mal laufen, das muss man vielleicht auch manchmal dazu sagen, die können sich noch nicht so gut einschätzen, aber manchmal ist es dann halt auch, wenn man sich für Zeiten einträgt, auch gerade so wie in Hannover, dass man sagt, okay, man will die Zeit und wird im Block A, B, C. Ich denke mal, A und B, diese Blöcke, die nehmen sich noch nicht so viel. Aber wenn dann einer sich dann vielleicht doch eher in C eintragen soll, dann stört er halt da vorne. Ne? Das muss man ja wirklich mal so sagen. Und das kann für ihn und für einen anderen Läufer dann gefährlich werden. Und das stört mich auch. Das stört mich eigentlich daran, dass sie sich da nicht so Gedanken machen, dass man vielleicht auch stürzen kann. Und wenn er sich genauso lang vorbereitet hat, der langsame Läufer wie ich jetzt, und beide stürzen und können jetzt den Lauf nicht zu Ende laufen, dann ist es auch blöd, ne, für beide. Ja, definitiv. Aber jetzt mal zurück zu deinen Rennen zu kommen. Du hast auch den Wind erwähnt, der da ziemlich, ziemlich stark war. Hattest du denn jetzt irgendwie ständig von vorne oder gab es auch mal so ein bisschen Rückenwind? Oder, Am Anfang gab es natürlich auch guten Rückenwind. Da hatte ich wirklich dann, deswegen denke ich mal, die ersten 13 Kilometer, also wie gesagt, dass ich da wirklich eine richtig gute Pace hatte von 3,50 oder unter 3,50 sogar. Das war super, da habe ich auch gedacht, Mensch, wenn es weiter so geht. Und dann gab es wirklich schon so Passagen, wo du dachtest, boah, jetzt läufst du gegen eine Wand, ne? Mhm. Wie man das ja auch vom Radfahren kennt, so ein Berg ist irgendwann zu Ende, aber wenn du die ganze Zeit Gegenwind hast, ne, da kannst du ja fast eigentlich immer, da bist du ja fast am Brechen, ne? Weil dann denkst du, Alter, das hört einfach nicht auf. Ja. Und es war jetzt nicht der heftigste Gegenwind, aber du merkst es schon, wenn du in dieser Geschwindigkeit oder mit dieser Geschwindigkeit unterwegs bist, ne? Wenn es dann von vorne richtig schön reinpustet und dass du dann denkst, du stehst. Also den letzten Kilometer, die Zielgerade, Kilometer 20 auf 21, richtig schön Gegenwind, da bin ich dann auch abgesagt mit der Pace auf 4 Minuten 10. Also auch, weil ich nicht mehr konnte, aber dann der Gegenwind hat da auch noch dazu beigetragen, dass ich da wirklich, da selbst die Massen, die da an der Seite waren, das waren wirklich viele Menschen, die haben mich nicht motiviert, dass ich mehr Gas geben konnte. Und ich glaube, ich kann mich auch gar nicht so quälen, wie manche andere jetzt, die wirklich im Laufverein sind. So, die dann wirklich sagen, jetzt gebe ich nochmal alles und bis an eine Schmerzgrenze, weil der Oberschenkel tat mir weh und ich habe da auch gesagt, dann belasse ich das dabei, wie er jetzt schmerzt und nicht, dass er halt noch viel doller schmerzt und dass ich dann 2 Wochen außer Gefecht gesetzt bin. Okay, ja. Nochmal eine Frage. Du sagtest ja, du hattest da so einen kleinen Einbruch, so mittendrin im Rennen. Wie hast du dich da rausgekämpft? Oder hat das dich irgendwie bis zum Ende begleitet? Oder wie lief's da? Also ich hatte bei Kilometer 8, 9 hat eine Mannschaftskollegin, die konnte nicht mitlaufen, weil sie eine OP hatte, die hat mir dann so eine kleine Flasche gegeben, da habe ich 3 Gels drin aufgelöst mit ein bisschen Wasser. Ich hätte die einfach austrinken sollen. Ich habe die nur zur Hälfte getrunken und dachte, wenn ich jetzt diese 250 Milliliter Flüssigkeit im Bauch habe, nicht, dass ich noch irgendwelche Magenprobleme kriege. Habe die nur zur Hälfte und habe die dann. Und dann habe ich gemerkt, so, dass ich 4-5 Kilometer wirklich Dampf hatte. Dann war der Ofen aus und dann dachte ich mir, Mist, da kommt nicht mehr viel. Dann ging auf einmal der Puls auch so um 4-5 Schläge runter. Und das war einfach nicht mehr so machbar. Und dann, ich habe mich dann wirklich einfach, diese 8 Kilometer habe ich mich dann wirklich versucht, dann noch ins Ziel zu kämpfen. Ja. Ich glaube, da muss ich dann, oder da müssen wir Adrian in dieser Strategie, oder vielleicht an meiner Verpflegungsstrategie, dass man da nochmal irgendwie bei solchen Sachen, weil da war es für mich, ich denke mal, die besseren Läufer, die nehmen gar nichts ein für die kurze Distanz, sage ich jetzt mal, wenn die da so viel Gas machen. Nur wenn sie nur einen Halbmarathon laufen. Aber für mich war es schon ganz schön hart zum Schluss. Da musste ich wirklich schon ganz schön kämpfen. Und das kennt ja vielleicht auch jeder von euch, wo man sich dann denkt, warum tust du dir diesen Scheiß eigentlich an? Jetzt tut dir der Oberschenkel weh, ne? Dir brennt die Lunge. Als ich da aus diesen Herrenhauser Gärten rausgekommen bin, hatte ich so ein Rasseln schon so, weil da wirklich irgendwelche Pollen das zugesetzt haben. Ne? Ich konnte nicht abhusten bei der Geschwindigkeit, das geht auch nicht. Dann brennt es auch noch und dann dachte ich mir auch so, warum tust du das an? Aber wenn man im Ziel ist, dann denkt man sich, okay, das hat sich dann doch gelohnt. Ja, dann habe ich auf die Uhr geguckt und ich habe zwar nicht das erreicht, also ich hatte ja mal irgendwann gesagt, so 1,20, das würde ich gerne schaffen, habe dann aber auch so vor, weiß ich nicht, nach dem Zehner schon gesagt, so 21, 22, das wäre top. Aber jetzt war ich trotzdem knapp 1,5 Minuten unter meiner Bestzeit und mit der 1,23, 29 und das war für mich auch super. Man muss ja auch immer noch steigerungsfähig sein, ne? Genau, vielleicht kriegt man es ja irgendwann nochmal hin. Ja, denke ich ja. Es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Tag selber drauf an, ja. Wie du sagst, mit dem Gegenwind, ohne Gegenwind wärst du vielleicht sogar ein Stückchen noch, hättest du vielleicht deine 1,22 bekommen. Also das sind ja auch Sachen, ja, das geht ja, das raubt dir ja jede Kraft, die du hast, aber ich fand es ganz interessant, was du mit dem Trinken gesagt hast. Also ich finde Halbmarathon ohne komplett was zu trinken, finde ich echt grenzwertig. Aber es braucht halt auch Zeit, gell? Also ich bleib nicht stehen beim Trinken. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ich weiß gar nicht. Aber was heißt denn, du bleibst nicht stehen? Machst du normale Gehschritte oder läufst du einfach das Tempo weiter? Ich lauf durch. Okay. Ich nehme dann den Becher und drück den so ein bisschen zusammen und gieße mir das, versuche das im Mund zu gießen. Geht natürlich die Hälfte daneben, ne? Das ist klar. Aber das reicht ja dann meistens, weil du hast ja alle 3-4 Kilometer hast ja einen Verpflegungspunkt. Und was ich halt auch immer mache, ich versuche jeden Verpflegungspunkt mitzunehmen, auch wenn ich das Wasser nur die Lippen benetze oder einfach nur mal im Mund und dann wieder ausspucke, dass ich dadurch ein bisschen Flüssigkeit kriege. Aber das ist komplett ohne Trinken, also ich glaube, das meinst du auch gar nicht. Du meintest mit Verpflegung, meintest du eher so Gels und sowas, ne? Weil komplett ohne Trinken sollte man halt nicht jetzt irgendwie den Marathon da in Angriff nehmen. Ich, genau, ich meinte so, so Gels, weil ich hatte mir diese Gels extra gelöst, weil wenn du jetzt so ein Squeezy-Gels, sag ich mal, hast oder halt auch vom Powerbar, die du erst rausdrücken musst und wenn das wirklich nur so ein reines Gel ist, musst du ja was trinken. Genau, und die bessere also, Strategie ist halt eben, wenn du jemand hast, der dir das reichen kann, wie es in deinem Fall auch war, dann ist es natürlich praktisch, das im Wasser aufzulösen, ne, so wie du gemacht hast. Und ja, Wassergel und vielleicht nochmal eine ganz kleine Prise Salz dazu, um das jetzt, um die Aufnahmefähigkeit dazu verbessern und damit bist du eigentlich gut bedient. Und wenn du das, hast du die Flasche weggeschmissen oder hast du die dann bis zum Ende in die Hand gehalten? Nein, nein, das war so eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus dem Supermarkt oder Discount, da gibt es auch immer diese Fruchtsäfte für Kinder, die man ja eigentlich gar nicht mitgeben sollte, aber die haben so einen, wie so einen, diesen Sportverschluss, weißt du, was auch die Fahrradtrinkflaschen haben und da passen 250 Milliliter rein. Kostet irgendwie, weiß ich nicht, die Flasche mit diesem Ekelsaft kostet irgendwie 80 Cent und diesen Saft kippe ich dann meistens weg, weil das ist ja Zucker pur, da trinkt den vielleicht, wenn ich wirklich nach einer harten Einheit, dann habe ich die mal ausgewaschen, die Pullen, dann habe ich warmes Wasser reingemacht einen Tag vorher, die Gels rein, wie Adrian sagt, ein bisschen Salz oder manche Gels haben ja auch Salz durchgeschüttelt und dann kannst du das dann so trinken und die Pullen kannst du dann halt auch wegschmeißen. Vorzugsweise natürlich dahin, wenn dann irgendwo eine Mülltonne steht, ne? Oder beim Verpflegungspunkt, ne? Genau. Und so das mit, also Lukas, wenn du einen hast oder jemanden hast, der vielleicht an der Strecke steht, würde ich dir das auch empfehlen. Weil das kannst du ja vorher trainieren, auch gerade für einen Marathon, das hat mir da leider auch gefehlt. Und du musst dir die Gels nicht reindrücken und musst die nicht mitnehmen. Und du musst dann halt nicht aus diesen scheiß Bechern immer trinken. Weil da geht ja sowieso die Hälfte daneben. Wenn du halt deine Zeit anpeilst, hat man immer nicht so viel Zeit, dann vielleicht stehen zu bleiben oder zu gehen, um das zu trinken. Und dann mit diesem Verschluss wie bei einer Fahrradflasche oder hast eine alte Fahrradflasche oder so, dass du dann wirklich guckst, dass du da dann immer deine paar Schlücke nimmst, weil dann saust du dich ja auch nicht voll. Also das kann ich nur empfehlen, das ist eigentlich ein ganz gutes Ding so. Auf jeden Fall. Und du kannst ja die Flasche auch nochmal für ein paar Kilometer mittragen, ne? Und irgendwann bei einer Verpflegung halt dann wegschmeißen. Aber dann halt, ne, immer wieder ein paar Schlücke nehmen und dann bist du auch versorgt. Ne? Das habe ich bei der Halbdistanz, bei der Mitteldistanz übrigens auch so gemacht auf Rügen. Als ich vom Rad kam, habe ich auch so eine Pulle gehabt und beim Laufen, dass ich dann erstmal Kohlenhydrate und Elektrolyte dadurch ausfülle. Ja, nee, das ist auf jeden Fall die richtige Taktik. Und ich glaube, beim Hamburg-Marathon, du bist, Lukas, du bist doch sicher ein paar Tage vorher schon in Hamburg, ne? Nee, einen Tag vorher. Manchmal ist es auch so, am Tag vorher schreibst du deine Startnummer drauf, Verpflegungspunkt, ab wo das stehen soll und dann stellen sie das damit hin. Dann gibt es einen separaten Tisch für die Leute, die selber Verpflegung mitgebracht haben, dass es dann da steht. Ja, kennt man ja eigentlich auch von den Profis meistens. Ja. Genau, und das ist dann für die normalen Läufer, sag ich mal, dann auch so. Hast du dir eigentlich bezüglich deiner Ernährung, Lukas, jetzt Gedanken gemacht für Hamburg? Für Hamburg, meinst du jetzt geltechnisch oder? Ja, überhaupt. Irgendwas in der Richtung irgendwie überlegt. Ja, ich bin da noch so ein bisschen, wie genau ich das gestalte, weiß ich noch nicht. Habe mir zwar schon ein paar Gedanken gemacht, aber ich werde mich nochmal mit meinem Trainer zusammensetzen und da mal einen gescheiten Plan machen, wie es anzugehen ist und wann man am besten sich verpflegt und wie oft. Und ja, ich gib das gerne dann aus der Hand alles. Okay. Ein paar gute Tipps hast du ja schon von Sebastian bekommen. Ich wollte gerade sagen, da hast du dich ja auch schlau gemacht. Vor allen Dingen, aber der hat auch was gesagt, was ich auch immer finde, was man oft verkehrt hört. Also ich bin auch der Meinung, sobald du losläufst, oder sei es jetzt losläufst oder im Triathlon fährst oder was auch immer, von Anfang an Kohlenhydrate. Weil viele sagen dir ja, erstmal nur Wasser und dann ab Kilometer 30 dann mal das erste Gel und dann ab Kilometer 35 kannst du auch mal eine Cola trinken. Ist ja totaler Quatsch. Von Anfang an Kohlenhydrate, weil der Akku wird ja immer nur leerer. Und da musst du sofort entgegenwirken. Im Training kannst du das, glaube ich, machen. Das habe ich bei den Läufen auch, als ich die Ultras noch gelaufen bin, dass ich dann mal 50 Kilometer nur mit Wasser gelaufen bin. Habe immer ein, zwei Gels dabei gehabt, falls du so einen Ast kriegst, ne, dass gar nichts mehr geht, aber versuchst wirklich so lange wie möglich nicht Kohlenhydrate nachzuschieben. Aber ich denke mal, im Wettkampf, wenn du wirklich Power brauchst, von Anfang an, ne, man sagt ja, glaube ich, der normalsterbliche 75 Kilo Mann braucht, was braucht er denn? 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde? 3 Gels? Ja, je nachdem. Also ich meine, man kann das ja auch trainieren. Ne? Also das ist immer so eine Verträglichkeitsgeschichte. Ne? Aber wie gesagt, auch das kannst du trainieren. Ne? Du kannst ja auch Magen-Darm-Trakt trainieren und das sollte man auch auf jeden Fall im Training tun. Und ja. Ja, also, das ist ja. Schon sehr unterschiedlich. Aber eine Sache ist auf jeden Fall sicher, dass du weniger, egal was du machst, kannst du weniger Kohlenhydrate aufnehmen, als du verbrauchst. Und aus dem Grund macht es keinen Sinn, mit der Aufnahme bis Kilometer 30 oder so zu warten. Ja. Ne? Meistens ist dabei ja sowieso schon. Da ist eh schon vorbei. Auch beim Marathon, wenn du anfängst, Lukas, das hatte ich gemacht. Ich habe mir, ich glaube, 6 Gels mitgenommen oder sowas, ne? Gleich nach den ersten 20 Minuten das erste Gel reingedrückt, so nach 5 Kilometern ungefähr. Und dann immer weiter. Zum Schluss hatte ich dann keins mehr. Dann habe ich aber auch angefangen, glaube ich, die letzten 5 Kilometer oder 6 Kilometer, dass ich dann auch Cola getrunken habe. Dass ich wirklich kurzkettig den Zucker zu mir genommen habe. Muss den natürlich bis zum Ende hin dann weiter zuführen, ne? Weil sonst fällt es ja in so ein Loch. Aber dann immer Wasser und Cola die ganze Zeit an jedem Verpflegungsstand. Und man hat ja dann irgendwann auch, gerade wenn du die Gels so hast, so von 5 Kilometer zu 5 Kilometer, man freut sich ja auch irgendwie so ein bisschen darauf. Also gleich darfst du wieder eins in den Mund nehmen, dann hast du wieder den süßen Geschmack, ne? Dann kommt wieder ein bisschen Turbo zurück. Das ist ja auch viel Kopfsache. Drin, und ne? Ja, das ist aber auch wie so abhaken war es bei mir. Mhm. Ersten 5 Kilometer, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten. Und dann bist du ja schon bei Kilometer 30. Genau. Ja, gute Tipps für dich, Lukas. Also, ja. Da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, das bequatschen. Ja, ich habe heute, habe ich mir 2 mitgenommen zu meiner Einheit heute und ich habe mir nur 1 reingedrückt, weil ich ein bisschen dann Magenprobleme bekommen. Ja, wie gesagt, ne, also sollte man, ich meine, bei dir ist es ja schon wirklich schon fast 5 vor 12, ne, also jetzt um damit anzufangen, also das ist aber jetzt was man auf jeden Fall mal, gerade bei den langen Läufen immer wieder mal trainieren sollte. Ja. Ich hatte eigentlich, so im Training habe ich noch nie eigentlich wirklich Gels genommen und ich hatte bei den Wettkämpfen eigentlich immer nie Probleme mit der Aufnahme gehabt. Ich habe immer eigentlich so zum Schluss so, also wenn es dann wirklich auch hart wird, wenn der Körper dann auch mal, wenn du auch das Tempo nicht mehr halten kannst und der Körper auch so ein bisschen schlapper macht, dann, also ich kriege dann meistens noch so eine Cola, aber ich habe immer noch ein Gel meistens über. Also ich habe immer zu viel Gels eher, als dass ich dann, nee, also das kann ich jetzt nicht nochmal nehmen. Ja. Das ist dann halt auch mal ein bisschen problematisch zum Ende hin eher. Am Anfang finde ich es immer wobei der Zeitpunkt an sich ist schon ne, wie vorher der Thomas schon gesagt, schon fast zu spät. Ne? Jetzt zu warten, bis man da jetzt irgendwie fast schon in Hungerast ist. Also wenn du Hunger hast, ne, sagt man, dann ist es schon zu spät. Ja. Also man soll das auf jeden Fall vorher immer einnehmen. Ja, also aber ich habe dann so 6 dabei oder so und dann nehme ich so alle oder zumindest alle zwischen 30 und 45 Minuten habe ich dann immer 1 genommen. So war immer bisher meine Taktik, aber jetzt. Ja, wenn du damit auskommst, dann ist gut. Ja, also wie gesagt, jetzt bei dem Rennen würde ich es ein bisschen anders machen, würde es auf jeden Fall früher anfangen damit. Ja. Weil wahrscheinlich auch besser, wie auch der Sebastian gesagt hat, dass gleich von vornherein die Kohlenhydrate da rein müssen, die Energie, die du halt hinterher, wenn es zu spät ist und wenn ich zu lange warte, weißt du, muss man gucken. Ja, im Endeffekt ist das jetzt ein Testlauf. Ja, vor allen Dingen lieber in kleinen Schlückchen, wenn du früh anfängst, als wenn du dann nachher irgendwann in der Situation bist, dass du sagst, du musst jetzt richtig viel reinschütten, ne? Ja. Ja, definitiv. Ja, aber jetzt nochmal, um das Hannover-Halbmarathon vom Henning abzuschließen. Also du hast ja schon gesagt, also du bist ja mit deinem Rennen zufrieden, hast ja neue Bestzeit aufgestellt. Wie geht's weiter? Jetzt starte ich in der Landesliga bei uns im Triathlon-Verein. Da wurde ich ja zu verpflichtet letztes Jahr, dass ich da mit antrete. Da habe ich schon Bock drauf. Ich weiß gar nicht genau, wo das erste Rennen jetzt stattfindet. Ich sage dazu nur selber Schuld. Ich habe da aber irgendwie schon Bock drauf. Ey. Und dann das zweite Rennen, das ist dann eine olympische Distanz. Ich habe ja bis jetzt nur eine Sprintdistanz gemacht und eine Mitteldistanz. Das erste wird ein Sprint sein, das zweite wird eine olympische sein. Und eine Woche später habe ich dann auch noch ein kleines Highlight. Das ist in Uelzen ist das die Mitteldistanz. Und da ist eigentlich das, wo ich jetzt drauf hinarbeite. Mit dem Adrian zusammen und dann gucken wir mal, was wir da nochmal reißen, ob wir da vielleicht die Zeit von Rügen toppen können. Ja, genau. Ja, also sozusagen dein Training ändert sich jetzt komplett, ne? Wir haben jetzt ganz klar den Schwerpunkt aufs Laufen gesetzt. Du hast ja natürlich, bist ja geschwommen und Rad gefahren, aber das war jetzt so ein bisschen im Hintergrund, ne? Jetzt gerade so die letzten, ja, sechs Wochen, da war es auf jeden Fall ein großer Laufschwerpunkt bei dir, aber jetzt ändert sich's wieder ein bisschen. Ja, und jetzt hatte ich ja, glaube ich, Freitag und jetzt am Sonntag hatte ich ja, es waren glaube ich insgesamt fast 3,5 Stunden oder so, wo ich auf dem Rad saß. Jetzt geht's wieder los, wo ich aber auch sehr Bock drauf habe. Also ich hätte jetzt super Lust draußen zu fahren, aber heute musste 2 Stunden die Rolle herhalten. Aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ab nächste Woche soll das Wetter wieder besser werden. So, ja. Ein kleiner Lichtblick. Und es sind viele Feiertage. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, ja, genau. Ja. Wobei nicht für mich. Ich muss komplett durcharbeiten. Ach. Aber lass uns doch mal kurz hier das Ding mal rumdrehen und jetzt mal Adrian so ein bisschen ausfragen, wieso der Henning als Athlet ist, beziehungsweise wie schwierig war es für dich, ihn auf den Halbmarathon vorzubereiten, aber auch die Triathlon-Disziplin sozusagen noch mit einzubehalten, weil hätte er sich komplett aufs Laufen fokussiert, hättest du, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausrichten können. Weiß ich gar nicht, ob der noch ein bisschen mehr ausrichten hätte können. Also ich sag mal so, also so läuferisch war das schon, also Henning, sag, wenn das jetzt irgendwie nicht stimmen sollte, aber ich finde es schon so ziemlich am Limit, vor allem von der Intensität hier. Also wir haben jetzt nicht so den riesen Schwerpunkt auf den Umfang gesetzt, sondern eher auf die Intensität. Die Radeinheiten und die Schwimmeinheiten, ich glaube, die tun da doch einen ganz gut, ne? So auch so ein bisschen regenerativ, so die eine oder andere Schwimmeinheit, wo der Henning da jetzt Technik-Schwerpunkt gesetzt hat, oder auch mal so die eine oder andere regenerative Radausfahrt, das ist schon, das passt schon alles ins Konzept, ne? Ich meine, der Henning an sich ist ja ein sehr, sehr dankbarer Athlet, sag ich mal. Also ich meine, er bringt ja schon den Speed mit, ne? Also so also da müssten wir jetzt irgendwie nicht großartig da jetzt irgendwie noch in irgendeine Richtung hin, sondern wir müssten da wirklich einfach mal so ein bisschen an der Geschwindigkeit nochmal so ein bisschen feilen. Ja, also alles in allem fand ich von meiner Seite, hatte Henning wirklich so die Einheiten 1A durchgezogen. Ne? Er bringt ja auch so seine Ideen mit rein also von daher, mir ist die Kommunikation mit den Athleten immer sehr wichtig und das funktioniert mit Henning einwandfrei. Da gibt es nichts zu beanstanden. Also von daher, ich war mir schon ziemlich sicher, dass das eine sehr gute Zeit wird. Vor allem deshalb habe ich ihn den Zehner nahegelegt, weil der hat ja in Training, hat er bei Intervallläufen, bei Tempoläufen, hat er wirklich die Zeiten zum Teil unterboten und dann auch noch, ne, mit dem Feedback so von wegen, ich habe jetzt irgendwie nicht überzeugt, das lief einfach ganz gut. Ne, so, und dann haben wir halt darüber gesprochen, ey, weißt du was, du bist richtig gut drauf, lass uns nochmal einen Zehner laufen und schauen, was da rauskommt. Dann haben wir auch einen guten Finger gezeigt Richtung Halbmarathon. Ja. Und ich glaube, alles in allem ist das alles ganz gut aufgegangen. Ja, definitiv. Vielleicht würde ich jetzt einfach hier mal so verlauten lassen, Ende des Jahres haben wir hier in Braunschweig Mitte, Ende Oktober immer noch unsere Braunschweiger Lauftage, dass man da vielleicht nochmal einen halben läuft, um nochmal die Form vielleicht abzutesten, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr geht oder weniger. Wie auch immer, das wäre vielleicht nochmal so eine Idee, aber da würde ich mich, glaube ich, mit Adrian nochmal zusammensetzen, ob das sinnvoll ist. Und ob wir da die Zeit auch zu finden, vielleicht sowas nochmal zu machen. Genau. Ja, da haben wir auch schon kurz drüber geredet. Ja, erstmal schauen, wie die Triathlon-Saison verläuft. Genau. Der Henning, der hat da ja noch ein bisschen was vor, ne, Henning? Also mit der Liga und dann halt mit der Mitteldistanz, beziehungsweise 2, ne? Du bist da jetzt noch nicht ganz entschlossen, ob du jetzt in der zweiten Jahreshälfte auch eine machst. Ich bin ja noch am Überlegen. Ich habe ja von dem Trainer Adrian gesagt bekommen, dass ich ja vielleicht in Frankfurt den City-Triathlon, ob ich das nicht gerne mal machen möchte, hätte dann auch schon Platz zum Schlafen. beim Meistertrainer direkt, was natürlich auch super wäre. Da muss ich nochmal überlegen, muss das natürlich dann auch nochmal mit der Regierung absprechen, ob sowas machbar ist und ob sie mir das gestattet. Und dann müssen wir es mal gucken, weil das hört sich ja natürlich auch sehr verführerisch an und würde sich auch Spaß machen, vor allem, weil Adrian noch gesagt hat, man schwimmt ja im gleichen See wie die Jungs vom Frankfurt Ironman und die Radstrecke ist ja auch identisch, ne? Zum Teil, so ich glaube so die ersten 20 Kilometer oder sowas, die gehen, ne, vom Langener Waldsee Richtung Innenstadt, das geht ja auf der gleichen Straße, aber dann fährst du in der Frankfurter Innenstadt, fährst du nicht mehr raus. Ja, also, aber alle, du musst dich da halt beeilen. Also, wenn du tatsächlich da mit dem Gedanken spielst, da teilzunehmen, ich meine, so die eine oder andere Distanz ist schon ausgebucht. Ich glaube, die Mitteldistanz noch nicht. Von daher, man kann sich da jetzt nicht so viel Zeit lassen. Ja, dann muss ich noch mal schauen. Beim Adrian müsstest du neben Gonzo schlafen. Ach, das ist nicht so schlimm, ich habe doch selber zwei Hunde, ich weiß, wie es ist. Ja, deswegen sage ich ja, der wird wahrscheinlich dir gar nicht mehr von der Seite weichen. Ja, den kriegst du ja in die Hosentasche gesteckt, das ist ja schon was anderes als dein Hund. Das stimmt. Aber was mich ja interessieren würde, weil du sagtest gerade so von wegen, ja, die gerade so Langener Waldsee reizt dich und die Ironman-Strecke reizt dich, weil es einfach die Ironman-Strecke ist oder weil du dir überlegst, vielleicht nächstes Jahr da auch mal andere Sachen in Angriff zu nehmen. Das klang so, das habe ich auch so gedacht. Also ich habe, natürlich spiele ich mit dem Gedanken, nächstes Jahr mal eine Langdistanz zu machen, bin aber halt auch nicht ganz abgeneigt, dass ich doch vielleicht wieder ein bisschen intensiver in die Ultralauf-Geschichte wieder eintauche. Aber das muss ich alles mal schauen. Letztes Jahr hat mir das sehr viel Spaß gemacht, darauf hin zu trainieren, auf die Mitteldistanz. Und dann schauen wir jetzt mal, ob das auch wieder so ist und ob das auch, auch dann wieder so positiv läuft wie letztes Jahr auf Rügen. Und dann vielleicht mache ich dann nächstes Jahr nochmal ein Jahr, wo ich sage, ich bin jetzt Triathlon und dann Langdistanz. Aber wir hatten ja auch schon in dem einen Podcast, wo ich dabei sein durfte, hatten wir ja auch, es muss ja halt auch erstmal angekündigt werden mit der Family und ich muss auch gucken, wie es beruflich dann auch läuft, weil wenn, wie Thomas das ja auch sagte, ganz oder gar nicht, ne? Wenn, möchte man es ja auch vernünftig machen und nicht so halbherzig dann daran gehen. Aber wenn du den Ironman machen möchtest, dann bitte mit einer dicken Ankündigung. So, oh. Unter 9 Stunden oder so. Achso, ja, ich denke mal, das wird garantiert nicht passieren. Marathon unter 3. Boah, das wäre, glaube ich, heftig. Den habe ich ja so gerade so unter 3 geschafft. Ja, schauen wir mal. Erstmal diese Saison, ne, rumkriegen und dann kann man weiter gucken. Ne? Aber ja, so ganz, ganz abgeneigt bist du nicht. Also hört sich das auch für mich an. Und nee, ganz so gar nicht. Also, ganz also ich bin nicht abgeneigt. Müssen wir mal gucken, was die Zeit bringt und was mein Trainer mir rät. Und dann schauen wir mal. Also ich möchte an dieser Stelle mal alle unsere Frauen und Freundinnen grüßen, die das alles mitmachen, weil der Henning, wenn ich das jetzt so gerade höre, der macht ja eigentlich immer nur die richtig krassen Sachen wie Ultra, da trainiert er saumäßig viel, jetzt will er Ironman, ist er nicht abgeneigt, der muss auch wieder richtig viel trainieren. Also ja. Und beim Thomas sieht es ja auch nicht anders aus. Du bist ja auch öfters unterwegs als zu Hause. Ja, ohne die richtigen Partnerinnen jetzt bei uns würde das, glaube ich, so gar nicht funktionieren. Das auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber das haben sie auch mitgekauft. Genau. Oh. Nee, bei dir nicht? Bei mir nicht, nee. Okay. Definitiv nicht. Ja, cool. Okay, dann danke Henning für deinen Halbmarathon-Bericht und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und du warst jetzt bestimmt nicht das letzte Mal bei uns im Podcast und wir verfolgen deine Saison weiter. Einmal auf jeden Fall. Mindestens. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, dass ich mal. Achso, eins wollte ich ja noch sagen, mich konnte man im Fernsehen sehen, hat mein Trainer mir gesagt. Ja, könnte man. Und ich habe ja. Sogar geguckt, ob man das jetzt irgendwie noch online findet, aber ich habe da jetzt keine Zeit gefunden, danach zu suchen, aber da müsste man vielleicht in der Mediathek irgendwie bei NDR nochmal schauen, weil dein Zieleinlauf, beziehungsweise, ja nicht ganz dein Zieleinlauf, also so deine Schritte, deine ersten Schritte nach dem Lauf sind auf jeden Fall zu sehen und du bist ja direkt neben der Reporterin vorbeigelaufen. Ja. Aber das Krasseste war, mit mir ist einer reingelaufen, den habe ich schon gesehen, als ich zum Start hinmarschiert bin. Guck so und denk mir, ach du Scheiße, was ist das für ein Typ, läuft barfuß. Und der ist mit mir reingelaufen, also ich habe den auf der Zielgeraden noch überholt und da habe ich noch kurz mit dem gequatscht und meinte, ey, du bist krank, ne? Der ist eine Sub 3 gelaufen, barfuß. Na krass. Nicht schlecht. Die Füße sahen aus, ne? Als hätte er irgendwie den Garten umgegraben, ohne Schuhe, alles blutig, ne? Ey. Aber unter 3 Stunden. Ich will nicht wissen, was der mit Schuhen läuft. 3:10. Ja, 3:10, genau. Also, das, da höchsten Respekt hatte ich da vor dem Bengel, ey. Ja, klasse Story. Jo, gut. Ich würde sagen, um das Ganze jetzt nochmal rund zu machen, würde ich gerne ein kleines Update zu meinen Every Single Street geben. Ich bin nämlich schon bereits in der dritten Woche, beziehungsweise in der 12. Einheit, weil ich pro Woche so 4 Einheiten dafür aufwende. Also mir reicht von der Zeit nicht. Ich muss sagen, dass die Landkarte, die füllt sich. Es sind nur noch kleine Flecken, die ich jetzt abzulaufen habe. Ich schätze mal, dass ich, ja, so, wenn ich die nächste dann spätestens, die übernächste, nächste Woche sind ja Ostern, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da jetzt großartig zum Laufen komme. Aber die Woche danach müsste ich das Ganze schon mal gepackt haben. Ja, also es läuft nach wie vor super gut, es macht Spaß und ich muss sagen, vor den 12 Tagen hatte ich kein einziges Mal irgendwie Durchhänger. Ich bin auch schon mal vor der Arbeit gelaufen oder nach der Arbeit gelaufen und das macht jedes Mal so richtig Bock und das ist das, was mich bis jetzt so nach den 12 Läufen jetzt irgendwie so am meisten wundert, dass ich da wirklich überhaupt nicht die Lust daran verliere. Liegt vielleicht auch daran, dass das natürlich super abwechslungsreich ist, ne? Weil man jedes Mal woanders läuft und zum Teil wirklich an Orten, die man jetzt irgendwie so nur mal ganz kurz vom Vorbeigehen, also mit dem Auto vorbeifahren kennt oder überhaupt nicht war. Wie jetzt zum Beispiel gestern in dem Stadtteil von Gießen. Da war ich gefühlt vielleicht vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung. Also da war ich schon wirklich eine Ewigkeit nicht mehr. Also von daher, ne, ist das alles sehr kurzweilig und macht nach wie vor super Spaß. Und danke an die Hörer und an den einen oder anderen, der mir jetzt da irgendwie Nachrichten oder Fragen diesbezüglich schickt. Also scheint bei einigen gut anzukommen. Hast du eigentlich mal auch so Situationen, wo du, ach Mist, scheiße, jetzt habe ich eine Straße vergessen oder ich muss nochmal zurück oder so? Ja, habe ich. Jetzt habe ich, das habe ich heute gemacht, jetzt habe ich mir so zwei, von der Landkarte so zwei Bereiche nochmal genauer ausgedrückt, wo ich nochmal laufen muss, weil ich da zwei Straßen tatsächlich verpasst habe. Ich weiß gar nicht wie, aber es ist halt passiert. Natürlich ist in dem Bereich, wo ich jetzt momentan laufe, gibt es wirklich sehr viele Straßen und sehr viele Gassen, wo ich hin und her laufen muss. Kurzes Abschweifen mit den Gedanken oder was auch immer und zack, mal eine kurze Straße verpasst. Ärgerlicherweise sind da wirklich so ganz kurze Abschnitte, aber die muss ich auf jeden Fall noch irgendwie mitnehmen bei dem nächsten Mal. Das ist mir schon passiert, ja. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, eine Sache wollte ich jetzt nochmal, bevor wir zum Ende kommen, nochmal bringen. Und zwar, wir haben ja seit letzten Woche, küren wir sowas wie ein Athlet der Woche. Und Ja, für diese Woche haben wir uns gedacht, der Flo vom ehemaligen Schnaufgast-Podcast, den es jetzt leider nicht mehr gibt, hat jetzt am Wochenende, also wir nehmen am Sonntag, den 14. April auf, der ist gestern am Samstag ist 50 Kilometer gelaufen. Ich sage jetzt einfach mal, war wahrscheinlich ein Trainingslauf, einen entspannten 6er Schnitt. Und Tag darauf, also heute, ist er 20 gelaufen. Ja, eine Minute schneller pro Kilometer, also ein 5er Schnitt. 70 Kilometer in 2 Tagen, Flo, nicht schlecht. Ich würde sagen, damit bist du ja auf jeden Fall bei der Wechselzone der Athlet der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Krass. Ja. Starke Leistung, definitiv. Ja. Habt ihr noch was? Haben wir noch was zu besprechen? Ja, wir können vielleicht ganz kurz, ich meine, das ist jetzt auch wieder eine Woche her, aber war ja trotzdem ein sehr geiles Rennen, wo man vielleicht mal 2-3 Sätze drüber verlieren konnte. Und zwar der Ironman Südafrika. Der war ja letzten Sonntag. Dadurch, dass wir ja letzte Woche ein bisschen früher aufgenommen haben, hatten wir den noch nicht mit drin. Und das war ja gerade so aus deutscher Sicht ein mega krasses Rennen. Also zum ersten Mal, ne, Ehre wem Ehre gebührt, hat Ben Hoffman das ganze Jahr gewonnen. Auch mit, ich glaube, knapp 6 Minuten Vorsprung. Und ja, komisch, der dritte Platz war gar nicht besetzt, gell? Genau, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber für Ben Hoffman hat es mich wirklich gefreut, weil der hatte echt letztes Jahr so ein mega verkorkstes Jahr. Und ich finde den Typen einfach nur total sympathisch. Weißt du, das ist einer, der trägt nicht so dick auf, der macht keine große Show, der kommt immer sympathisch rüber. Und von daher hat es mich echt doppelt und dreifach gefreut, dass er da so souverän auch aufgetreten ist. Das ist ja auch so ein Typ, der keine richtige Stärke, aber keine richtige Schwäche hat. Der ist also sehr ausgeglichen insgesamt. Und von daher war schon mal sehr cool. Und zweiter Platz von Nils Frommholt fand ich auch sehr cool, dass der wieder da ist und auch mit einer Performance, wo man sagt, okay, da ist vielleicht auch auf Hawaii ja, auf jeden Fall Top 10 dicke mit ihm zu rechnen. Dann, wie gesagt, der dritte Platz ging dann an namenlosen Athleten aus Österreich. Wobei man, da hatte ich mal so ein bisschen drauf geachtet diesmal, wie der von den anderen dann wahrgenommen wird, auch im Ziel. Ne? Also mehr als ein kurzer Shake-Hand oder so ist da nicht. Und wenn man das Ganze so ein bisschen auch dann auf Instagram, habe ich es mal verfolgt, wenn dann irgendwelche Fotos waren vom Podium, von der Siegerehrung, das war immer nur so, zum Beispiel Ben Hoffman hat da immer relativ viel gepostet, aber der hatte immer den dritten Platz rausgeschnitten. Das war wirklich immer nur erster, zweiter drauf. Die Kamera immer so gesetzt, dass der Kollege aus Österreich nicht zu sehen war. Also das war schon sehr, sehr konsequent von denen. Ne? Wobei, ich finde es richtig, ne? Weil ich kann, ne? für mich hat er auch nichts zu suchen da. Auf der anderen Seite, wenn du dich mal so in den Rhein versetzt, das muss schon krass sein, ne? Wenn du dann auch, sag ich mal, im Profizirkus so krass ausgegrenzt wirst. Ich meine, du wirst mit Grund ausgegrenzt, das ist ja alles nicht grundlos, das Ganze, aber da musst du schon, ja, musst du auch schon wegstecken können, ne? Das stimmt, ja. Aber was mich halt wundert, ist, dass halt die Amis, die sind da eigentlich, was sowas angeht, schon recht, sage ich mal, kulant. Ne? Also die sind jetzt nicht so wie jetzt gerade so hier in Deutschland, ne? Dass das so heftig verfolgt wird und so weiter. Siehe zum Beispiel Lance Armstrong. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber ja, beim also da hast du tatsächlich, jetzt habe ich den Namen genannt, da hast du tatsächlich rausgeschnitten. recht, also der wird dann schon ziemlich, ja, also zumindest macht so den Eindruck, ne, dass der da halt nicht viele Freunde hat, wahrscheinlich in dem ganzen Triathlon-Zirkus. Ja. Und ja, dann weiter war, was ich auch mal sehr krass finde, Eneko Llanos, der Spanier, war auf Platz 4. Ich weiß, weißt du, wie alt der mittlerweile ist? Auf jeden Fall schon deutlich über 40, ne? Also ich glaube 42. Der wird schon über 40. Der ist schon wirklich eine Ewigkeit dabei, ja. Und immer noch sehr stark, ja. Man muss ja sagen, das ist jetzt nicht einfach nur Platz 4 gewesen, sondern man muss ja gucken, wer kommt noch dahinter. Da kommt Maurice Clavel dahinter, dann kommt ein André Dreis dahinter, dann ein Josh Amberger, ein Matt Trautmann, ein Bart Arnolds, David McNamee war noch dahinter, James Kanama war noch dahinter. Also das ist auch schon eine mega, mega krasse Leistung, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und wie gesagt, aus deutscher Sicht halt hat bis runter zu Andy Dreis am 6. Platz haben die Deutschen sich nochmal 3 Kona-Slots gesichert. Das heißt, wir haben mittlerweile 6 deutsche Athleten jetzt zu dem Zeitpunkt schon für Kona qualifiziert. Also jetzt schon mehr als letztes Jahr insgesamt am Start waren. Ja. Ja, da haben auch viele ja auch auf den Corona-Slot gesetzt und es waren ja sehr viele auch Athleten dabei, wie du schon gesagt hast, die sich, denke ich mal, auch da ein bisschen erhofft haben, da einen Platz zu ergattern, und manche gucken jetzt ein bisschen doof aus der Wäsche. Mhm. Dazu nenne ich zum Beispiel der Josh Emberger, der ja da ein bisschen, glaube ich, mit Platz 7 da schon rausgefallen ist. Naja, genau, und das sind jetzt so, da wird spannend zu gucken, wie die jetzt ihre Saison umplanen, weil ich meine, klar, ne, drei Ironmans kannst du machen im Jahr, aber eine optimale Vorbereitung für Hawaii sieht bestimmt anders aus. Ne? Ja. Definitiv, ja. Ja, dem geht es jetzt genauso wie Braden Curry nach dem Ironman in Neuseeland. Ne? Der muss jetzt auch seine Saison ziemlich umplanen, sage ich mal, oder noch auf jeden Fall noch einen Ironman mitnehmen. Und ja, ob das im Hinblick auf Hawaii dann jetzt irgendwie tatsächlich so optimal ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, so die Leute, die dann in Anführungsstrichen nachsitzen mussten, ich glaube, vielleicht lehne ich mich dazu sehr aus dem Fenster, aber ich glaube, von denen werden wir auf Hawaii, also die werden wir unter den Top 10 nicht sehen. Aber das glaube ich auch, also ich weiß nicht, ob du dich da so weit aus dem Fenster lehnst, aber die müssen ja halt ihre Saison erstmal komplett umschmeißen, müssen sich dann erstmal qualifizieren, dann müssen sie auch nochmal alles raushauen, dass sie sich qualifizieren. Es gibt ja auch nicht viele Rennen, wo es jetzt mehr als einen Slot gibt, ja. Also das wird ja dann auch schwierig, und ich glaube, wenn du dann natürlich den Platz, den du haben wolltest, nicht ergatterst, ich glaube, das ist schon, glaube ich, für jeden Athleten erstmal auch hart, da wieder rauszukommen. Ja. Ja, und vor allem abends hat es bis jetzt zwei erwischt, die ich ja sehr ja, schätze und die ich auch gerne da sehe, aber gerade mit Braden Curry, ich glaube, der, was, Sechster ist er geworden, Fünfter, sowas im Dreh? Letztes Jahr? Auf Hawaii, ja. Nee, der war doch, war der nicht, ja, also Top 5, glaube ich, also ja, weiß ich jetzt so ad hoc nicht, aber Top 5, meine ich, war der jetzt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall stark, ich meine, der hat ja das Rennen mitgeprägt, ne, der ist ja mit Patrick Lange und Cameron Wirth, der war ja beim Laufen, war ja direkt dabei, ja, hat dann, muss er ein bisschen abreißen lassen, aber trotzdem super Rennen für den, ne. Ich bin mal gespannt, wer von den wirklich sehr namhaften Triathleten sich erst gar nicht qualifiziert, beziehungsweise wirklich an der Quali scheitert, ne? Weil ich glaube, so den einen oder anderen werden wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwie, oder wir werden das auf jeden Fall auch erleben, dass das so der ein oder andere tatsächlich mal an der Quali dann irgendwo scheitert, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja. Und noch eine Sache, die nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass das Schwimmen auf 1600 Meter verkürzt würde, weil wohl die Strömung sehr stark war, also dass das Meer wohl sehr, sehr unruhig, und beim Schwimmen sind auch zwei Athleten ums Leben gekommen. Ne? Der eine hat, glaube ich, einen Herzinfarkt erlitten, und der andere hatte einen Krampf und ist ertrunken. Thomas, war das so? Also genau, so meine ich das in Erinnerung zu haben. Wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, aber hat es leider nicht mehr geschafft. Ja, ja, sehr tragisch. Ja, ich meine, gerade beim Schwimmen, ne, das ist, hat man ja leider Gottes immer wieder solche Zwischenfälle. Ja. Definitiv. Frauen, wolltest du nochmal zu Frauen was sagen? Ja, war eigentlich eine Demonstration. Gewohntes Bild. Die Demonstration von Lucy Charles, oder mittlerweile ja Lucy Charles Barclay, dass sie in echt bestechender Form ist, ne? muss man sagen. Ja. Anja Ippach, ehemals Beranek, hat sich am Rad ganz gut gezeigt und da schwer performt, aber wahrscheinlich auch zu viel Körner gelassen und hatte dann beim Laufen nachher, muss man ehrlicherweise sagen, keine Chance mehr gegen die Top-Leute. Muss mal gucken, ob die jetzt noch irgendwo die Chance nochmal ergreift oder nochmal eine Hawaii-Quali versucht. Aber ja, ich meine, die war ja auch schon Dritte auf Hawaii, wobei man sagen muss, in der Form wird das bei dem Feld, was da momentan bei den Damen am Start ist, wahrscheinlich auch sehr schwer, das nochmal zu wiederholen. Ja. Weil bei einer Lucy Charles, da siehst du ja wirklich von Jahr zu Jahr, von Rennen zu Rennen im Moment auch eine krasse Entwicklung nochmal, finde ich. Ne? Die ist halt auch noch super jung. Ja, die ist ja noch sehr jung. Ja. Genau. Kein Thema für Henning. Nee, obwohl Lucy Charles kenne ich. Gibt es dafür einen Grund? Ich hatte mal irgendwie von Laura Philipp irgendein Video im Internet gesehen, da sind die doch wie war denn das mit Daniela Rief, glaube ich auch. Da ist die Lucy Charles geschwommen Ach so, dann ja, ist ja, ja, so, ne, dieses, ja, mit Anna Haug, das hatte ich mir mal angeguckt. Trainingscamp oder Anna Haug, genau. Rote, ja, Entschuldigung. Ja. Genau, und das habe ich mir mal angeguckt. So einen Wettkampf gegen Männer gemacht irgendwie, war das nicht so? Ja, ja, genau. Und war schon, außerdem hatte ich mir mal die Schwimmzeiten angeguckt und das ist ja auch immer total krass, ne, wenn die Lucy Charles dann dort schwimmt und dann wird, heißt es, naja, dann kommt der schnellste Mann aus dem Wasser, Lucy Charles. Ja. Wobei man jetzt auch und in Südafrika sagen muss, die Lauren Brandon ist im Grunde, ich glaube, nur 8 Sekunden nach ihr aus dem Wasser gekommen. Also ist auch eine ganz schnelle, ne? Ja, ich finde das immer faszinierend, wie schnell man doch schwimmen kann. Mhm. Obwohl, das sieht ja immer gar nicht so elegant aus, wenn die da durchs Wasser wühlen. Kann ich ja nochmal sagen, zur Vorbereitung auf das Interview mit Sebastian, was ich euch schwer ans Herz lege, falls ihr das noch nicht gehört habt, habe ich den Podcast von Pushing Limits nochmal gehört, was sie da gesprochen haben. Und da hat nämlich auch haben sie nämlich nochmal drüber gesprochen beim Schwimmen, dass da, wenn er ins Schwimmbad geht, und dann hast du die 12- oder 14-jährigen Mädchen, die dich da einfach abziehen. Ja, das ist aber echt so, ja. War doch beim Lionel Sanders, war doch auch irgendwie so, gell? Der war doch da auch gegen so kleine Kinder keine Chance gehabt. Gegen Jugendliche, ja. Ja, er hat da doch auch Videos gemacht von, ja, ne? Ja. Ja. Ja. Ja, und wenn man sich das jetzt anguckt, ne, der schwimmt ja jetzt nicht schlecht, ne? Er hat sich deutlich verbessert, das muss man auf jeden Fall sagen, ja. Der hat sich gesteigert. Mal schauen, was er dieses Jahr bringt. Bin ich mal gespannt bis jetzt. Ich meine, hat er nicht mal geäußert, der startet beim Ironman in Texas? Der hat mal, das meine ich, in irgendeinem Video habe ich das mal gehört, dass der irgendwie Ironman Texas irgendwie erwähnt hat, dass er da irgendwie mit am Start wäre. Na, muss ja Oceanside irgendwann wiederholen, also nachholen, dass er da nicht gestartet ist. Ja, das Gute ist ja, dass er jetzt wieder Chips isst beim Fahrradfahren, ne? Und nicht mal da sein, also, weiß nicht, diese komische Diät, die er da gemacht hat, wo er da, weiß ich nicht, Bären und Wasser getrunken hat die ganze Zeit immer nur. Das war ja Scheitern mit Ansage. Ich hab's ja, dabei. Ja. Gut, bevor wir uns hier in Blödsinn verlaufen. Ja, beenden wir die Folge. Jungs, hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal von mir. Ciao, ciao. Schön weiterlaufen. Und eine erfolgreiche Saison. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.